Kontext 21. Das österreichische Syndrom. Am 27. und 28. April 2001 fand in Wien der Kongress vom Postfaschismus zum demokratischen Faschismus statt, der vom Kritischen Kreis und anderen Gruppen organisiert wurde. Auf diesem Kongress ging es in erster Linie darum, die aktuellen Ereignisse in Österreich vor dem Hintergrund einer grundsätzlichen Kritik an Staat und Kapital, an Nation und Demokratie zu beleuchten. Neben dieser allgemeinen Kritik ging es aber ebenso darum, das Spezifische der postfaschistischen österreichischen Täter- und Täterinnengemeinschaft ins Visier zu nehmen und die Verbrechen der Österreicher und Österreicherinnen nicht in einer allgemeinen Faschismus- oder Staatskritik verschwinden zu lassen. Heribert Schiedl, Mitarbeiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes in Wien, formulierte auf dem Kongress Thesen zur Besonderheit des, wie er es nennt, österreichischen Syndroms, das maßgeblich von Antisemitismus und Rassismus geprägt ist. Jede Gesellschaftskritik in Österreich nach 1945 hätte den Nationalsozialismus zum Ausgangspunkt zu nehmen. In keinem anderen Phänomen kommt der gesellschaftliche Wahn so konsequent zu seiner Wirklichkeit wie im Antisemitismus. Die Reflexion von Auschwitz als Synonym für die von den Nazis bürokratisch organisierte und industriell betriebene Massenvernichtung von Juden und Jüdinnen hätte auch für die aktuelle Protestbewegung gegen die schwarz-blaue österreichische Bundesregierung zentral sein müssen. Genau das war sie aber nicht. Wie Deutschland ist auch und gerade Österreich nicht ohne Auschwitz zu denken. Lange wurde in der Linken von dem Kapitalismus gesprochen, um über die ganz gewöhnlichen Deutschen sowie die durchschnittlichen Österreicher und Österreicherinnen schweigen zu können. Nach wie vor zeigen sich weite Teile der Restlinken nicht bereit, die Ursachen des Antisemitismus und Rassismus auch jenseits der aktuellen ökonomischen Situation zu suchen. In der Analyse des Unbewusstseins der Hetzmassen, welches mehr ist als die bloße Widerspiegelung empirischer gesellschaftlicher Zustände, liegt aber gerade der Schlüssel zum ideologiekritischen Angriff auf Rassismus und Antisemitismus. Heribert Schiedl präsentiert den idealtypischen Österreicher als positives Vexierbild seiner Projektionen. Die stereotype Beschaffenheit der Projektionsfläche Jude begründe die Identität des Österreichers. Wir dokumentieren im Folgenden sein Referat. Thank you. Eine brauchbare Theorie des Antisemitismus und des Rassismus hat nicht deren Objekte zum Gegenstand, sondern deren Subjekte. Konkret die national vergesellschafteten Warenbesitzer und Warenbesitzerinnen. Um nun das Spezifische am österreichischen Syndrom herauszuarbeiten, muss die besondere Form der ideologischen Vergesellschaftung, also ideologische Vergesellschaftung meint die Art und Weise, wie sich Menschen selbst in Herrschaft Zusammenhänge einfügen. Also muss die besondere Form dieser ideologischen Vergesellschaftung in Österreich analysiert werden. Und das will ich jetzt unter einigen Aspekten, allen voran sozial-psychologischen Aspekten, thesenhaft diskutieren. Erstens, noch eher allgemein formuliert, Antisemitismus und Rassismus stellen jene Handlungs- und Denkformen dar, die es dem bürgerlichen Subjekt erlauben, das Bedürfnis nach Unterwerfung und Aufruhr gleichzeitig zu befriedigen. Sie sind, also Antisemitismus und Rassismus, sind nicht isoliert zu betrachten, sondern als integraler Bestandteil des autoritären Syndroms. Weitere Bestandteile dieses Syndroms sind bekanntlich Konformismus, Konventionalismus, Verantwortungsscheu, autoritäre Unterwürfigkeit, also ist dieses masochistische Moment, und autoritäre Aggression, dieses sadistische Moment, Ticketdenken, Antiintellektualismus, soziale Erstarrung, Neigung zur Irrationalität, Unfähigkeit, mit Aggressionen und inneren Spannungen bzw. verbotenen Wünschen umzugehen, das meint eben die erhöhte Neigung zur Projektion. Wir können vermuten, je stärker die Identifikation mit den herrschenden Normen, desto heftiger die ablehnende und hasserfüllte Reaktion auf all diejenigen, welche diesen Normen tatsächlich oder vorgestellt nicht entsprechen. Auf gesellschaftliche Ebene gebracht heißt das, je repressiver in ideologischer Hinsicht und uniformierter eine Gesellschaft, je rigider das Normale, desto stärker die autoritäre Aggression. Im Rassismus richtet sich diese Aggression gegen das Unwerte, gegen das Unten, im Antisemitismus gegen das imaginierte Übermächtige oder Oben. Zweitens, auch auf die Gefahr hin, der Apologie des Liberalismus und der enttragenden Klasse geziehen zu werden, in Ländern ohne gelungene bürgerliche Revolution und mit ausgeprägter autoritärer Tradition bleibt die Gemeinschaft und die Sehnsucht nach ihr virulenter als anderswo. Das wird auch voller Neid von deutschen Antiliberalen, ich zitiere hier Meyer-Bergfeld, ein deutscher rechtskonservativer Journalist im engen Naheverhältnis zur FPÖ, er schreibt: Für den deutschen liberalen Individualisten, der auf sein Grundrecht pocht, ganz unvorstellbar. Der Österreicher wird in eine kollektive Haftung gegenüber der Gemeinschaft genommen. In Österreich ist die Staatspraxis schon auf Konsens angelegt. Absolutes Ausleben der eigenen Ansprüche ist suspekt. Spätestens seit dem Bürgerkrieg von 1934. Eine Sache um ihrer selbst willen tun, das ist hier in Österreich nicht möglich. Und das verhindert Extremismus und trägt zur Einheit des Volkes bei. So viel voller Neid Meyer-Bergfeld. Während also die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft durch das individuelle, aber doch gemeinsame Interesse, nämlich am Tausch von Waren zusammengehalten werden, ist diese Gemeinschaft, Volksgemeinschaft, notwendig essentialistisch gefasst, nämlich als Gemeinschaft der von Natur aus Identischen. Soziale Konflikte werden in der Gemeinschaft weniger als Interessenkonflikte wahrgenommen, sondern als Versuche von Fremden, die Gemeinschaft zu zersetzen. Je ausgeprägter die Volksgemeinschaft oder die Sehnsucht nach ihr und je geringer die Bereitschaft, sich mit der sozialen Macht anzulegen, desto größer der Hass auf die Nicht-Identischen. Als Ersatzobjekte ziehen sie sich die soziale Aggression, die sich nicht anders artikulieren kann oder darf, zu. Während sich der autoritäre Moment dieser Aggression gegen Migrantinnen richtet, zieht der rebellische Moment dieser Aggression auf Juden und Jüdinnen oder Politbonzen und Bürokraten. Letztere nennt Adorno den gerade greifbaren Ersatz für das eigentliche Hassobjekt, die Juden. Drittens. Eine weitere Folge der Niederlage des klassischen politischen Liberalismus in Österreich ist die anhaltende Macht des Etatismus. Die These, wonach sich, also das ist jetzt ein Zitat von einem Salzburger, eher ein bürgerlicher Historiker, Ernst Hanisch, der meint, dass sich in Österreich eine besonders starke staatlich-bürokratische Tradition entfaltet hat, dass Modernisierungen häufig, eigentlich müsste man sagen immer, von oben ausgehen und sich die bürgerliche Gesellschaft nie so recht vom Staat freispielen kann. Also diese Thesen scheinen auch mir mehr als plausibel. Angesichts dieser obrigkeitsstaatlichen autoritären Traditionen kann Meyer-Bergfeld, also hier als konservativer Staatsfetischist, wieder in Schwärmen geraten. Ich zitiere nochmal: Österreich ist in seinem Kern nicht liberal, sondern etatistisch. Freie Entfaltung der Persönlichkeit auf Kosten der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit existiert hier nicht. Der Staat ist mehr als die Summe der Einzelpersonen. Den absoluten Vorrang der Einzelrechte gegenüber den Gemeinschaftsrechten wie in Deutschland gibt es in Österreich nicht. Zitat Ende. Die schärfere Trennung der ökonomischen von der gesellschaftlichen Sphäre reproduziert in letzterer, wie Theodor Geiger das nannte, Zeit inadäquate Bewusstseinsinhalte. Wahrscheinlich nur hierzulande kann eine Partei wie die Freiheitlichen, die, Zitat, den Gedanken der Marktwirtschaft, Zitat Ende, hochhält, ohne, wie Haider sagt, sich aber eine Marktgesellschaft zu wünschen, also Marktwirtschaft ja, Marktgesellschaft nein, also eine Partei kann wahrscheinlich nur hier so erfolgreich sein. Die Marktwirtschaft ist für Haider, dieser Personifikation des österreichischen Syndroms, eine Ausgabestelle für Sekundärtugenden, während die dazugehörende Gesellschaft freier Individuen den Keim der Zersetzung in sich trägt. Ich zitiere Haider: In der Wirtschaft und der Arbeitswelt gilt Ordnung, Disziplin, Leistung, während in der kulturellen Sphäre Expressivität, Bindungslosigkeit und Spontaneität dominieren. Zitat Ende. Thank you. Viertens, wenn es stimmt, dass Antisemitismus und Rassismus maßgeblich mit der Entpolitisierung, und da meine ich hier im Kern die Ethnisierung, des Sozialen erklärt werden kann, dann ist das wahre Ausmaß des Problems in Österreich erkennbar. Gerade der Österreicher, und ich verwende hier den Begriff Österreicher als kritischen Idealtypus und eben nicht als Realkategorie, und daher spreche ich auch nur von der männlichen Form. Der Österreicher ist im engeren Sinne unpolitisch. Dies ist jedoch nicht mit seinem natürlichen Charakter als vielmehr vor dem historischen Hintergrund erklärbar. Die enge Verzahnung des Sozialen mit dem Nationalen hat hierzulande eine lange Tradition und ist von daher nicht so einfach von heute auf morgen aufzulösen. Die Sozialdemokratie, die in Österreich mehr auf den ideologischen Einfluss von Lassalle und Thüring anstatt auf den von Marx und Engels zurückzuführen ist, entstand aus dem Deutschnationalismus. Sie wurde in der Folge zum Transmissionsriemen völkisch-nationaler Interessen im sozialen Gewand und machte alle möglichen Konzessionen an den Nationalismus und Antisemitismus. Diese historische Leistung der Sozialdemokratie würdigt auch Haider, wenn er die Tatsache der, ich zitiere, vielfach identischen Wählerpotenziale von SPÖ und FPÖ damit erklärt, dass, Zitat Haider, der Sozialdemokrat im klassischen Sinne nie links gewesen ist und daher mit vielen Positionen, für die wir eintreten, übereinstimmt. Also ihr wisst ja, Haider hat sich ja schon vor einiger Zeit als der legitime Erbe von Bruno Kreisky eingesetzt oder an anderer Stelle mal gemeint, die FPÖ, das ist Sozialdemokratie plus Recht und Ordnung. Alles in allem lässt sich sagen, dass es der Sozialdemokratie in Österreich und den angeschlossenen Gewerkschaften spätestens nach 1945 gelungen ist, den Menschen die ohnehin unterentwickelte Fähigkeit, soziale Interessen als solche zu erkennen und danach auch kollektiv zu handeln, auszutreiben. Auch darin baute die postfaschistische Demokratie auf den Ergebnissen nationalsozialistischer Herrschaft. Diese Herrschaft bedeutete ja einen enormen Schub bei der materiellen wie ideologischen Integration der Arbeiterinnenklasse ins nationale Kollektiv. Als neuer Mittelstand mit kleinbürgerlichem Bewusstsein blieb das Proletariat auch nach 1945 Träger von, ich zitiere wieder Theodor Geiger, standortinadäquaten Ideologien und wurde als solcher Träger dieser Ideologien Adressat sozialdemokratischer Politik. Der Kern dieser standortinadäquaten Ideologien, nämlich die entrüstete, wie Theodor Geiger es formuliert hat, die entrüstete Leugnung, eine Klasse zu sein, und der Kampf gegen die Wirklichkeit und die Idee des Klassenkampfs, dieser Kern der Ideologie blieb unangetastet und stellt vielmehr auch den Kern der sozialdemokratischen Ideologie in Österreich dar. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. In Österreich stimmen heute mehr als 90% dem volksgemeinschaftlichen Stehsatz zu. Im Ringen um eine gesunde Wirtschaft sitzen Arbeitnehmer und Arbeitgeber im selben Boot. Zusammenfassend lässt sich die politische Kultur mit Ernst Hanisch wie folgt beschreiben. Ich zitiere: Österreich weist den höchsten Prozentsatz an politisch Inaktiven und Konformisten, den geringsten an Reformisten, Aktivisten und Protestierenden auf. Die österreichische politische Kultur räumt Widersetzlichkeit, Dissidententum, Anderssein nur einen geringen Raum ein. Kurz, von allen untersuchten Ländern zeigt Österreich die deutlichsten Züge einer untertanen Kultur. Zitat Ende. Fünftens, was oben über die Sehnsucht nach harmonisierender Gemeinschaft gesagt wurde, gilt sinngemäß auch für die Sehnsucht nach personeller oder personaler Herrschaft. Auch darin ist die Volksgemeinschaft der patriarchalen Familie ähnlich, nämlich, dass sie durch eine übermächtige Autorität zusammengehalten wird. Diese Flucht in autoritäre Symbiosen bildet die Kehrseite der Furcht vor der Freiheit, von der Erich Fromm gesprochen hat. Der kulturelle Traditionsbestand, welcher den Wunsch nach einem Führer oder einen starken Mann maßgeblich determiniert, reicht aber weit hinter den Nationalsozialismus zurück und speist sich neben der bewussten Zustimmung zu den jeweiligen Programmen dieser großen, starken Männer aus der gleichen Quelle, nämlich der Unfähigkeit zur kritisch-produktiven Abgrenzung gegenüber der elterlichen Autorität. Die Autoritären, die den Zumutungen der elterlichen Macht hilflos ausgesetzt blieben, tragen diesen nicht bewältigten Ambivalenzkonflikt dann auf der politischen Bühne aus. Dabei werden die Unlusterfahrungen und die von daher rührenden aggressiven Impulse von der zu liebenden Autorität, also der Kaiser, der Führer und so weiter, abgespalten und auf scheinbare Autoritäten, wie das im Antisemitismus so imaginierte allmächtige Judentum, übertragen. Also hierin, im letzten Punkt, beziehe ich mich auf Ernst Simmel, auf den Aufsatz Antisemitismus und Massenpsychopathologie. Also diese Lösung des Ambivalenzkonflikts im Antisemitismus. Sechstens, eine weitere Folge des Ausbleibens einer bürgerlichen Revolution in Österreich ist die ungebrochene Macht des antimodernistischen Katholizismus und die fehlende bzw. unvollständige Trennung von Kirche und Staat. So sieht sich der Österreicher nach wie vor als Mitglied einer exklusiv christlichen Gemeinschaft, die ihre Identität über Jahrhunderte durch Abgrenzung nach außen, die Türken, und nach innen, die Juden und Jüdinnen, bezog. Ich zitiere wieder Ernst Hanisch, der meint über Österreich, Zitat, jede historische Analyse muss davon ausgehen, dass die österreichische Volkskultur in ihrer tiefen Struktur antijüdisch gezeichnet ist. Zitat Ende. Daher, also wenn man diesen Satz wirklich wörtlich nimmt, dann überrascht es auch nicht, dass die ländlichen Regionen, in welchen diese Volkskultur immer noch hegemonial ist, die höchsten Antisemitismuswerte aufweisen. Mit Hitler hassen die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Regionen Wien seit jeher. Das bäuerliche Ressentiment gegen die Großstadt als Synonym für die Moderne und die Zivilisation steht in wechselseitigem Zusammenhang mit Antisemitismus. Wenn jetzt FPÖ und ÖVP-Politiker und Politikerinnen die Tracht, jene Uniform der Antisemiten und Antisemitinnen zurück auf die politische Bühne bringen, so stellt dies tatsächlich ein mehr oder weniger bewusstes politisches Programm dar. Also die Religion determiniert eben nicht nur diese Volkskultur, sondern diese, eigentlich müsste man es schon nennen, alltagsreligiöse Form des Antijudaismus determiniert auch aktuelle Formen der sozialen Wahrnehmung von Differenz. Wie die religiöse Urform des Antijudaismus stellt auch der Neorassismus auf kulturelle Unterschiede, vor allen Dingen auf unterschiedliche Religionen, ab. Gerade das Feindbild Islam korrespondiert in seinen Motiven mit antijüdischen Traditionen und ist deswegen gerade hierzulande so erfolgreich. Der anhaltenden Macht des Katholizismus kommt durch dessen gegenreformatorischen Charakter zusätzliche Bedeutung zu. Unter dem Druck der Gegenreformation wurde massenhaft jene Verhaltensweisen eingeübt, die Österreich bis heute prägen: Konformismus, Anpassung und Heuchelei. Thank you. Siebtens, Österreich bzw. die österreichische Familie ist, wie das Erwin Ringel formulierte, eine Brutstätte der Neurose. Der schon angesprochene Hass auf die Eltern darf gerade hierzulande, wo die Familie den Rang einer Staatsreligion hat, und nicht umsonst ist die Familie eigentlich auch das Wendevokabel, das am häufigsten gebrauchte Vokabel der Wende. Also gerade hier, wo die Familie, der Familie dieser Charakter einer Staatsreligion zukommt, kann dieser Hass, dieser Ambivalenzkonflikt, also diese Entsprechung des Ambivalenzkonflikts nicht ausgedrückt werden und muss so verdrängt werden. Dieses in der Kindheit eingeübte Verhalten der Verdrängung wird später derart konsequent fortgesetzt, dass Österreich, wie das Erwin Ringel getan hat, geradezu eine Verdrängungsgesellschaft genannt werden kann. Die Gemeinschaft der Verdränger und Verdrängerinnen ist angesichts ihrer unbewussten Grundlage besonders gefestigt und in ihren Reaktionen auf Fremde und Kritikerinnen des Verdrängungsvorganges besonders hasserfüllt. Hier ist die österreichische Disposition zum Anti-Intellektualismus angedeutet. Wenn es bei Meyer-Bergfeld wieder zustimmend heißt, in Österreich ist, ich zitiere, der Typus des Berufkritisierers, des großstädtischen Zersetzungsdenkers nicht verbreitet, so wird instinktiv die Gefahr erkannt, die von intellektueller Kritik ausgeht. Sie ist in der Lage, die Grundlagen der Gemeinschaftsbildung bewusst zu machen und tatsächlich zersetzend zu wirken. Der Verdrängungsvorgang ist aber nicht total. Das heißt, ein klein wenig Hass auf die elterliche Autorität bleibt bestehen. Das wiederum führt zu massiven Schuldgefühlen, welche wiederum ein unersättliches Strafbedürfnis nach sich ziehen. Achtens, der Österreicher ist das Ergebnis einer kollektiven narzisstischen Kränkung, die sich permanent reproduziert. Zunächst suchte der Österreicher seine Heilung im narzisstischen Größenselbst des Deutschen, wobei er sein Deutschtum jedoch dauernd unter Beweis stellen musste. Im eliminatorischen und exterminatorischen Antisemitismus tat er das auch. Der Österreicher, noch dazu, wenn er Odilo Klobotschnik heißt, wird je mehr zum Arier, je mehr er die Juden und Jüdinnen hasst, verfolgt und ermordet. Hier ist eine Ursache dafür angesprochen, warum der Antisemitismus in der Ostmark um so vieles radikaler war als im Altreich. Doch 1945 wurde auch diesem Heilungsversuch durch die Mitgliedschaft im narzisstischen Größenselbst der Deutschen die Grundlage entzogen. Dieses kollektive Trauma, verstärkt durch den Verlust des geliebten Führers, wurde nun verdrängt. Und hier vielleicht ganz kurz ein Einschub. Also wenn ich hier streng genommen in psychoanalytischer Hinsicht, kann man wirklich nur in diesem Fall von Verdrängung sprechen und nicht im Fall vom kollektiven Umgang mit den NS-Verbrechen. Hier würden sich andere Begriffe wie Verleugnung, Verneinung, ich werde darauf zurückkommen, oder auch der Begriff der Absperrung besser eignen. Was bei Österreich noch dazu kommt, ist, dass beim österreichischen, jetzt allgemein formuliert, beim österreichischen Umgang mit den NS-Verbrechen und der eigenen oder familiären Verstrickung in diese Verbrechen bis in die 80er Jahre kaum von Verdrängung im psychoanalytischen Sinne gesprochen werden kann. Denn die weiter unten behandelte Schuldabwehr in Form des Opfermythos ermöglichte es ja dem Österreicher, nicht als sich zu verantwortender oder eben verdrängender Täter zu erscheinen. Statt zur Verdrängung kam es hier vielmehr zur Absperrung. Das heißt, dass über den Nationalsozialismus und dessen Verbrechen zwar gewusst wird, aber dass dieses Wissen in überhaupt keiner Relation zum alltäglichen Denken, Handeln und Fühlen steht. Also es eben abgetrennt bleibt. Also das bitte immer auch mitzudenken, wenn ich hier von Verdrängung spreche. Also ich meine eigentlich grundsätzlich nur mal diese neuerliche narzisstische Kränkung oder dieses kollektive Trauma, das sich eben in der Niederlage des Deutschen Reiches und im Verlust des Führers äußert. Aber wie gesagt, bekanntlich wurde ihm nicht getrauert, also um den Führer. An die Stelle der Trauerarbeit traten neue Identifikationen. Und in Österreich waren das eben sozial, ich zitiere hier aus der Arbeit von Meinrad Ziegler und Kanonier Finsterer, österreichisches Gedächtnis über Erinnern und Vergessen der NS-Vergangenheit. Da heißt es, Sozialpartnerschaft und österreichisches Nationalgefühl erhalten Züge von zwanghaften Gegenbesetzungen, die an die Stelle von Erfahrungen treten, die unbewusst gemacht werden sollen. Zitat Ende. Es blieb also 1945 keine Zeit, Antisemitismus, Rassismus und Autoritarismus öffentlich zu thematisieren, musste sich doch die vormalige Volksgemeinschaft mit notwendig manischem Eifer dem Wiederaufbau widmen. Nach der Bereicherung an jüdischem Eigentum und der Ausbeutung von Zwangsarbeiterinnen erlaubte auch diese nationale Großtat keine störenden Fragen. Karl Renner, eine weitere Personifikation des österreichischen Syndroms, in seinem Aufruf an die Österreicher vom 27. April 1945. Ich zitiere: Österreicher, schließt euch zusammen zur Wiederaufrichtung eures freien Gemeinwesens und zum Wiederaufbau eurer Wirtschaft. Und jetzt der entscheidende Satz: Vertagt allen Streit der Weltanschauungen, bis das große Werk gelungen ist. Zitat Ende. Diese Aussetzung der politischen Auseinandersetzung brauchte aber gar nicht verordnet werden. Diese Aussetzung ist auch das logische Resultat der ängstlich vermeidenden Haltung gegenüber der NS-Vergangenheit. Die Vermeidung bleibt nämlich nicht auf den Nationalsozialismus beschränkt, sondern dehnt sich auf alle anderen Bereiche aus. Am Ende wird die Berührung politischer Themen überhaupt vermieden, die Übernahme jeglicher politischer Aufgaben und Verantwortung abgelehnt. Darin verstärkt die Verdrängung unter Anführungszeichen der NS-Vergangenheit den bereits erwähnten antipolitischen Charakter des Österreichers. Grundsätzlich gilt, was heute als gefestigtes österreichisches Nationalbewusstsein und als sozialer Friede gefeiert wird, ist das Resultat eines spezifischen Umganges mit der NS-Vergangenheit. Gleichzeitig wird aber auch dieser Umgang auch aus älteren Traditionslinien gespeist und überlagert diese auch wieder und verstärkt diese wieder. Thank you. Neuntens, Josef Haslinger meinte schon 1986, ich zitiere, Demokratie auf Österreichisch bedeutet Berührungsverbot der Vergangenheit. Zitat Ende. Der österreichische Umgang mit dem Nationalsozialismus kann allgemein als Externalisierung beschrieben werden. Diese Externalisierung, ich zitiere Meinrad Ziegler und Kanonier nochmal, Finsterer, diese Externalisierung wirkt auch dahingegen, dass dieser historischen Erfahrung, nämlich des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen, nur eine marginale Bedeutung für die Selbstreflexion des politischen und gesellschaftlichen Systems nach 1945 zukam. Die neue politische Ordnung sah es nicht als Aufgabe, politische Werthaltungen zu institutionalisieren, die als klare abgrenzende Antwort auf das NS-System zu verstehen waren. Zitat Ende. Die Externalisierung des Nationalsozialismus erfolgte vor allem in Form des Opfermythos. Tatsächlich stellt das Bekenntnis zur österreichischen Nation auch eine rückwärtsgewandte Identifikation zum Zweck der kollektiven Schuldabwehr dar. Weil bei den Alliierten Österreich als erstes Opfer der NS-Aggression durchging, sah sich seine Bevölkerung ebenso. Diese Selbstwahrnehmung als Opfer fand seine Deckung bei der politischen Macht, die damit erfolgreich Entschädigungszahlungen an die tatsächlichen Opfer abwehrte. Daneben war der Austropatriotismus als Antithese zum Deutschnationalismus nach 1945 die einigende Klammer unter den postfaschistischen Eliten. Im von diesen verordneten kollektiven Abrücken vom deutschnationalen Ticket, auf dessen Bestandteil der nicht eigenständig thematisierte Antisemitismus reduziert wurde, erschöpfte sich weitgehend die ideologische Entnazifizierung. Trotzdem wollten viele im Wachsen des österreichischen Nationalbewusstseins antifaschistische Haltungen massenwirksam werden sehen. Da die FPÖ bis 1997 am Bekenntnis zur deutschen Volksgemeinschaft festhielt, schien diese Annahme auch Berechtigung zu haben. In Wahrheit konnten aber gerade im transformierten Nationalismus antisemitische Einstellungen ungehindert fortleben. Und zudem ist noch was in Erinnerung zu rufen, nämlich dass die österreichische Nation ja im direkten Sinne auch sozusagen das Ergebnis des Nationalsozialismus ist, nämlich in der Tatsache, dass es eine Nation ohne Juden ist. Ruth Beckermann hat in ihrem Buch Unzugehörig wiederholt darauf hingewiesen, ich bringe hier nur ein Zitat, die ethnische Säuberung war geglückt. Die nationalsozialistische Volksgemeinschaft war nach einigen Turbulenzen in die sozialpartnerschaftliche Volksgemeinschaft übergegangen. Und nach der Regierungserklärung hat Ruth Beckermann diesen Gedanken eben dieser sozialpartnerschaftlichen Volksgemeinschaft, die eben auf den Ergebnissen des Nationalsozialismus aufbaut, nicht nur in ökonomischer Hinsicht, das insofern noch radikalisiert, dass sie gemeint hat, diese Volksgemeinschaft prägt sich jetzt, also gerade es war unter dem Eindruck auch dieses nationalen Schulterschlusses gegen die Sanktionen zur Familie. Und sie hat eben damals auch im Profil geschrieben, und in dieser Familie ist also nach wie vor natürlich kein Platz für die nicht identischen oder für die prototypischen anderen, die Juden oder Jüdinnen. Auch das, wie Adorno es formuliert hat, Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie, was, wie er gemeint hat, potenziell ja gefährlicher ist, wie das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie. Auch dieses Nachleben in der Demokratie wurde durch den Opfermythos erleichtert. Garantierte er doch das Desinteresse der Alliierten und der internationalen Öffentlichkeit an Österreich. Mit dem Staatsvertrag und dem Abzug der Alliierten 1955 war Österreich im Bewusstsein der Bevölkerung wirklich frei. Auch und gerade vom Zwang, sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen zu müssen. Weitgehend frei war Österreich auch von Umerziehung und der zivilisatorischen Kraft des Auslandes, was Meyer-Bergfeld auch neidvoll anerkennt. Ich zitiere nochmal. Österreich hat durch seine Opferlegende bis 1988 vermeiden können, zum Dauerobjekt einer politisch instrumentalisierten Vergangenheitsbewältigung gemacht zu werden. Daher hat auch die weltweite Kulturrevolution von 1968 in Österreich keine nennenswerten Flurschäden angerichtet. Zehntens, der Opfermythos ist daneben eine Form der Abwehraggression. Die österreichische Nation als Opfergemeinschaft basiert auf kollektiver Verleugnung, Verdrängung und Absperrung. Diesen Reaktionsweisen folgt jetzt grundsätzlich immer die eingeschränkte Wahrnehmung der Realität, die Scheu vor Konflikten und die Erstarrung des sozialen Lebens, der Hang zur Stereotypenbildung sowie die soziale Paranoia, die regelmäßig in Hass auf alles Nicht-Identische umschlägt. Ich zitiere Alexander und Margarete Mitscherlich: Die Abwehr kollektiv zu verantwortender Schuld hat ihre Spuren im Charakter hinterlassen. Wo psychische Abwehrmechanismen wie etwa Verleugnung und Verdrängung bei der Lösung von Konflikten eine übergroße Rolle spielen, ist regelmäßig zu beobachten, wie sich die Realitätswahrnehmung einschränkt und stereotype Vorurteile sich ausbilden, und in zirkulärer Verstärkung schützen dann die Vorurteile wiederum den ungestörten Ablauf des Verdrängungs- oder Verleugnungsvorganges. Zitat Ende. Dieser hier beschriebene Vorgang verstärkt also die grundsätzlich dem autoritären Charakter zugeschriebene Unfähigkeit, authentische Erfahrungen überhaupt zu machen. 11. Nach 1945 wurde eben die Volksgemeinschaft als Gemeinschaft von Täterinnen, Komplizinnen, Profiteurinnen, Zuschauerinnen und deren Nachkommen reorganisiert. Wie jede kriminelle Organisation wird auch die sekundäre Volksgemeinschaft, von der Gerhard Scheidt immer wieder auch geschrieben hat, durch das Verbrechen und das Schweigen darüber zusammengeschweißt. Diejenigen, die entweder lästige Fragen stellen oder alleine schon durch ihre Existenz an Auschwitz erinnern, werden, und wieder als die Gemeinschaft, diesmal die Opfergemeinschaft, zersetzenden Fremde zu Objekten des Hasses und der Verfolgung. Das ist das, was man in der Theorie als sekundären Antisemitismus bezeichnet. 12. Im Gefolge der Diskussion um die NS-Vergangenheit des ÖVP-Präsidentschaftskandidaten Waldheim und dem Drang der politischen Eliten in die EU geriet der Opfermythos gegen Ende der 80er Jahre in die Krise. Nun war der Österreicher, und eben erst jetzt, verstärkt angehalten, Verdrängungsleistungen zu erbringen. Die Krise des Opfermythos bedeutete für den Österreicher eine neuerliche narzisstische Kränkung, zu deren Heilung Jörg Haider erfolgreich angetreten ist. Dieser Erfolg Haiders als magischer Helfer, also ein Begriff von Erich Fromm, rührt daher, dass auch er, was Adorno allgemein über den faschistischen Agitator geschrieben hat, Zitat, im Allgemeinen ein meisterlicher Verkäufer seiner eigenen psychischen Defekte ist. Wie jeder erfolgreicher Führer muss auch Haider, nochmal Adorno, selbst als absolut narzisstisch erscheinen, um die narzisstische Identifizierung zu ermöglichen. Zitat Ende. Die persönlichen Verletzungen, die Haider als Kind aus nationalsozialistischem Elternhaus erfuhr, bilden seinen zentralen Antrieb. Thank you. 13. Der Österreicher leidet unter Wiederholungszwang. Eine politische Kultur, die auf Verdrängung und Absperrung basiert, produziert den Zwang zur Wiederholung dessen, was nicht verarbeitet und bewältigt wurde. Weil Haider diese Wiederholung auf der politischen Bühne inszeniert, ist er so erfolgreich. Josef Haslinger meinte, auch wieder schon 1986, Haider gibt dem Menschen das Gefühl, dass man mit der alten Mentalität auch öffentlich wieder ungeniert herausrücken darf. Zitat Ende. Und von daher, von diesem Gefühl, rührt das befreiende Gefühl, das sich beim Haider-Anhang dauernd einstellt. Also dieser Moment der Befreiung, der Entlastung. Also es hat wirklich einen sozusagen subjektiv realen Kern. 14. So klein wie das Land machen sich seine Leute. Die kleinen Leute, das sind jene Subalternen, die es sich unter tatkräftiger Mithilfe der österreichischen Funktionärinnen und Funktionäre der Arbeit in ihrem Status eingerichtet haben. Diese Selbstinfantilisierung, die in der Rede von den kleinen Leuten mitschwingt, welche eine konformistische Verarbeitung der eigenen Ohnmacht darstellt, erlaubt einerseits das Abschieben von Verantwortung und die Selbstdarstellung als Opfer unbeeinflussbarer Mächte, Prozesse. Andererseits führt sie zu paranoiden Reaktionsformen. Denn je kleiner sich jemand macht, desto größer, mächtiger und feindlicher kommen ihm die anderen vor. Die prototypischen anderen, die Juden und Jüdinnen, stellen aufgrund der ihnen im antisemitischen Diskurs zugeschriebenen Machtfülle die ideale Projektionsfläche der permanent zu kurz gekommenen dar. 15. Die massenhafte Selbstwahrnehmung und Darstellung als klein hat darüber hinaus eine masochistische Komponente, perpetuiert sie doch die Ohnmachtsgefühle. Dass sich Masochismus, also eben die autoritäre Unterwürfigkeit, mit Sadismus, also der autoritären Aggression, paart, zeigen auch die kollektiven Bestrafungs- und Rachefantasien, wie sie sich gegenwärtig an Kinderschändern oder zu kastrierten Vergewaltigern, an der organisierten Kriminalität und der nigerianischen Drogenmafia austoben. Der Ursprung dieser Bestrafungs- und Gewaltfantasien in der anal-sadistischen Regression ist nicht zu übersehen und korrespondiert von daher nicht zufällig mit der oben erwähnten Selbstinfantilisierung. Neben diesen Bestrafungsfantasien beziehen die kleinen Leute ihren psychischen Gewinn aus der libidonösen Nähe zu großen Männern und der Mitgliedschaft im nationalen Kollektiv. Das Referat von Heribert Schiedl sowie weitere Kongressbeiträge erscheinen in der Nummer 2 2001 der vom Kritischen Kreis herausgegebenen Zeitschrift Streifzüge. Die Streifzüge können an folgende Adresse bestellt werden: Kritischer Kreis, Margaretenstraße 71-73, Tür 23, 1050 Wien, oder per E-Mail streifzuege@aon.at.